Kundgabe 2429. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.07.1942. Gnaden des Erlösungswerkes. Lebendiger Glaube daran. Der Glaube an das Erlösungswerk Christi ist erst dann ein lebendiger, wenn jeder Zweifel im Menschen schwindet, dass Jesus Christus in Liebe zur Menschheit für diese am Kreuz gestorben ist. So wie der Kreuzestod Christi nur als Ausführung eines Urteils an einem Menschen angesehen wird, also nur rein geschichtlich davon Kenntnis genommen wird, erkennt der Mensch nur eine Tatsache an, ohne sich die Bedeutung des Wortes Erlösung klarzumachen. Um den Sinn dieses Wortes zu verstehen, muss er vorerst davon überzeugt sein, dass dem Menschen Jesus große Kraft innewohnte, die ihn dazu befähigte, den schmerzvollen Tod am Kreuz auch von sich abzuwenden. Er muss weiterhin ohne Zweifel darüber sein, dass Jesus voller Liebe war und dass er in Liebe seinen Mitmenschen ein Opfer bringen wollte, dass er also seine Kraft, über die er jederzeit verfügen konnte, nicht gebrauchte, um der Menschheit ein Liebesopfer darzubringen, dass er für die Menschheit leiden wollte, um ihr unsägliches Leid zu ersparen, dass er sie also durch seinen Tod am Kreuze erlösen wollte von ihrem Leid. Und dass er darum seine göttliche Kraft und Macht ausschaltete und in menschlicher Schwäche gelitten hat und gestorben ist. So dem Menschen dieses klar zum Bewusstsein kommt, ist der Glaube an das Erlösungswerk lebendig. Und es erwacht in ihm das Verlangen, zu jenen zu gehören, für die Jesus Christus sein Leben hingab am Kreuze. Und er ruft im Herzen den göttlichen Erlöser an, dass er sich seiner erbarme und er sich seiner Schwäche annehme. Der Mensch Jesus war durch seine tiefe Liebe wissend geworden, während die Menschheit in geistiger Nacht sich befand, durch ihre große Lieblosigkeit. Und Jesus wusste um den geistigen Tiefstand der Menschen und dessen Auswirkung, und es erbarmte ihn. Er suchte der Menschheit zu helfen. Er suchte ihr Licht zu bringen und lehrte sie deshalb die Liebe, die allein den Menschen zum Licht führen konnte. Doch er fand nur wenig Anklang bei ihnen, und sie verharrten daher in ihrer Finsternis. Jesus aber sah ihre entsetzlichen Leiden voraus, und er wusste um ihre Willenlosigkeit, die eine Änderung ihres Lebenswandels unmöglich machte. Er wollte ihnen helfen. Er wollte ihren Willen stärken und ihnen Kraft vermitteln. Und also brachte er sich selbst Gott als Sühneopfer dar, um die Kraft, die ihm voll und ganz zur Verfügung stand, zu übertragen auf die Menschen, die nun diese Kraft aus seinen Händen empfangen wollen. Er erwarb also der Menschheit die Gnaden des Erlösungswerkes, die nun wieder ein jeder in Empfang nehmen kann, der an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk glaubt, der sich also der großen Bedeutung des Kreuzestodes Jesus bewusst ist und teilhaben will an den Gnaden, die Jesus Christus für die Menschen erworben hat. Denn dieser steht im lebendigen Glauben an den göttlichen Erlöser und er vertraut sich und seine Seele seiner göttlichen Liebe an. Amen.